Opium ist das Opium fürs Volk, könnte man jetzt sagen. Die sind alle faul, können nix, wollen nix und leben bequem von der öffentlichen Hand. Dass Jesus sich über seine Mutter in das Weltgeschehen einmischt, ist eigentlich keine schlechte Idee. 15 Jahre Niemandsland. Meine Damen und Herren, wie immer weltweit zu hören, von Barcelona über Paris, Vladivostok, Tokio, Samarkand, Göttingen, Chicago, Peking und Moskau. Niemandsland, wir machen ein anderes Radio, wir bringen andere Musik, wir mischen die Sprachen. Niemandsland, 91,4 FM in Barcelona. Guten Morgen, es ist ein neuer Niemandslandtag. Es ist, genau gesagt, Samstag, der 23. November 2013. Willkommen zu einer neuen Sendung. Wir wollen auch heute wieder versuchen, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer hier in Barcelona und weltweit, Sie auf höchstem Niveau zu unterhalten, aber auch auf höchstem Niveau zu bejammern. Das machen wir manchmal auch. Ein klarer, kalter Herbst, fast schon Wintermorgen hier in der gräflichen Stadt Barcelona. Es ist kalt geworden, jawohl. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskerns. Ein bisschen Schwung in diesen Samstagmorgen. Herr Jan Delay mit seinem Live-Hit Plastik. HP, give me the beat. Für den Song. Ohne Rap-Stimmung ist da gar nichts zu holen. Du willst wie ein Leichter sehen, aber du bist aus. Oh. Versuchst zu übersehen, doch tut mir leid, ich from Dixie Cody Shasta. You're the master on a sailor. Girlfriend, thing I'm on a sailor. Girlfriend, I say. So you can say. Oh, see. Then comes the loser. Now, man, I leave a complainer. Game hier. Die letzte Mal dreimal, das Vertrag. Jetzt dreimal und Achtung. Klack, klack, klack, klack, klack, klack, dreimal. Klack, klack, klack, klack, klack, klack. Lieben Sie das Sterile. Und jenes Gefühl sind es zu desinfizieren. Die Hörner aus der Krühe und die Herzen sind aus PVC. Ja, ich beneide Sie, denn niemand sucht Sie in der Seele. Yeah. Ich werde am Schluss noch einmal stark glühen und dann verlöschen. Zum Tod von Dieter Hildebrand. Ja, diese Nachricht kam überraschend. Vom Tod des größten deutschen Kabarettisten erfuhr ich am Mittwoch, als ich mich in die Medien einlinkte. Und zwar auf der ARD-Homepage. Da kam das als Topmeldung. Ein Zeitalter geht zu Ende, war mein erster Gedanke. Er lebt nicht mehr. Der Meister ist tot. Wieder einmal hängen die Niemandsland-Fahnen auf Halbmast. Haben die hier irgendwas von Kabarett gesagt? Gibt's das denn überhaupt noch? Hildebrand war für uns junge Westdeutsche damals zusammen mit Persönlichkeiten wie Heinrich Böll, Franz Josef Degenhardt, Günter Grass und vielen anderen mehr ein Repräsentant einer besseren Republik, ja sogar eines besseren Deutschland. Seine Gedankenschärfe, sein Spott, seine Ironie waren das Gegengift in einer Bundesrepublik Deutschland, in der wieder und noch der alte Nazi-Geist den Ton angab, zumindest in vielen Bereichen. Antikommunismus und linken Hetze zur Marschmusik der Kalten Krieger gehörten. In diesem Klima, wo die Jugend aufmuckte, die Studenten rebellierten und die angelsächsische Rock- und Popmusik den wilden Soundtrack einer Generation lieferte, war Dieter Hildebrand uns Erzieher, Freund, Genosse im Spott gegen die vollgefressene Dummdreistigkeit der neuen Wohlstandsgesellschaft im Nachkriegsdeutschland. Sie hatten ihre Kiesingers, ihre Ludwig Erhards, ihre Filbingers, all die alten Nazis und neu lackierten Demokraten der sozialkapitalistischen US-Kolonie BRD. Wir hatten Dieter Hildebrand, Alfred Andersch, Wolfgang Neuss, Fassbinder, Tonsteine Scherben. Wir hatten eine Gegenkultur, eine Gegenkanzler, eine Gegenutopie. Dieter Hildebrand hat mir damals geholfen, die Politik und ihre Widersprüche, Ungereimtheiten, Frechheiten, Absurditäten, Bosheiten, aber auch Großartigkeiten erst zu verstehen und mir erklären zu können. Seine Sketche, Spottmonologe und flammenden Kabarettreden waren eine gute Schule. Der lebendige Geist des Widerspruchs, des erkennenden Gelächters, des trotz alledem Heiterbleibens, das ist Dieter Hildebrands Erbe. Aus dem ich nun bereit bin zu lesen, heißt Gedächtnis auf Rädern. Warum es so heißt, ist ganz einfach. Es gibt auch Essen auf Rädern. Und ich bin in einem Alter, in dem ich, sagen wir mal, Hilfe brauche. Und es geht so los. Es wird mein Tod sein. Irgendein glühendes Donnerding wird mich durchbohren und ich werde den Waldrand nicht mehr erreichen. Eine Lightning, ein tieffliegendes amerikanisches Mordflugzeug mit einem ungeheuren Getöse und einem schrillen Pfeifen setzt zur Jagd an auf mich, auf mich, den kleinen Gemeinen der deutschen Wehrmacht, der mit dem Fahrrad die Meldung an den Gefechtsstand des Bataillons bringen wird oder soll, dass meine Kompanie sich zurückgezogen hätte, setzt also zur Jagd auf einen Radfahrer an, der sein Fahrrad wegschmeißt und in volle Deckung geht. Sie wissen ja, wer mit Militär sich auskennt, der weiß, was das heißt. Volle Deckung! Das sagen immer die Feldwebel und die Unteroffiziere auf dem Kasernenhof. Das muss man ja üben, volle Deckung, ne? Wenn der schreit dann, volle Deckung! Dann muss man sich, wo man geht und steht, sofort in den Dreck schmeißen. Und wenn es eine Pfütze ist, das hat mich damals schon immer sehr irritiert, diese Sprache auch nicht. Ich sage, volle Deckung! Einer vor der Front stand und dann kommandiert hat, ich an! Da habe ich meinen Nachbarn dann schon gefragt, was meint er? Aber da war es meistens zu spät schon. Und er sagt, ich um! Heißt rechts um, hat er mir gesagt. Jetzt rechts um, war auch schon zu spät. Also, und das Schönste war immer, in Eis, in Arsch. Sollte heißen im Gleichschritt Marsch. Also, ich habe dann auch meinen Feldwebel mal gefragt, weil wir von der vollen Deckung ausgingen, was eine halbe Deckung sein könnte. Es hat mir danach körperliche Unannehmlichkeit verursacht. Dieser idiotische amerikanische Pilot in diesem dämlichen Mordvogel hatte vermutlich Langeweile und schoss mit seinen Bordkanonen auf alles, was sich unten bewegt. Das ist mir heute klar, dass man die Geschichte der amerikanischen Befreier auch mal von anderen Seiten aus betrachten muss. Es ist eben so, dass Soldaten ab einer gewissen Zeit generell idiotisiert und dann tatsächlich eventuell Mörder sind. Das soll jetzt nicht die Bundeswehr meinen. Die Bundeswehr, die ist jetzt nach dem letzten Hochwasser, also und er hat sich praktisch reingewaschen. Der Killer ist jetzt direkt über mir, dieses wahnsinnige Tieffliegergeräusch, und gleich kommt der süße Tod fürs Vaterland, denke ich, und da werde ich gerüttelt. Es ist Renate, meine Frau. Und der Tiefflieger war ich selbst. Sie fragt mich, welche Sportart ich in meinem Traum betrieben hätte. Sie hätte sich vor mir in Sicherheit bringen müssen. Und ich sage ihr, ich sei Fahrrad gefahren. Schauspieler, Kabarettist und Schriftsteller. Herr Fenske, Sie haben ja jahrelang mit Dieter Hildebrand zusammengearbeitet. Zuletzt hieß es eigentlich, es würde ihm gesundheitlich wieder besser gehen. Kam für Sie die Nachricht von dem Tod überraschend? Ja, heute Morgen habe ich das erfahren. Das kam ein bisschen überraschend. Ich wusste seit gestern, dass es ihm sehr, sehr schlecht geht. Sie haben sich ja 1985 kennengelernt und auch rund 10 Jahre bei der Lach- und Schießgesellschaft zusammengearbeitet. Wie haben Sie Dieter Hildebrand persönlich erlebt? Ganz wunderbar. Das war ein ganz außergewöhnlicher Mensch. Er war überhaupt nicht autoritär. Er war wirklich liebenswürdig, mal von allen anderen Wertungen abgesehen. Wir hatten ihn als Regisseur, war lange unser Regisseur auch, wir hatten ihn richtig lieb. Und das Tolle an ihm war, dass er auch so sehr viel Respekt hatte vor Kolleginnen und Kollegen, die geschrieben haben, die gespielt haben, und dass er zu zeigen vermochte, seine Wertschätzung dieser Kollegen. Er war also das Gegenteil von arrogant. Und das Zusammenarbeiten mit ihm, das war... Mich als Kabarettisten gäbe es mich gar nicht, wenn ich Dieter Hildebrand nicht 1985 kennengelernt hätte. Fang schon mal an. Und dann geht es los. Dann beginnt das Brillenturnen. Das Haus hat 2 Treppen, mit im Keller 3. Ich besitze 5 Brillen, 2 nah... 2 fern, 1 Sonne. Renate verstreut ihre 14 Brillen im ganzen Haus. Also 19 Brillen, 3 Treppen. Wo ist wann welche? Könnte ich wenigstens, wenn ich im falschen Stockwerk bin, die Fernbrille von Renate oder sie meine Kurzbrille im Keller beim Einstellen der Waschmaschine, ich wiederum ihre leichte Kurzsichtigkeitsbrille beim Fernsehen? Nein, nein. Ich kann durch ihre nichts, sie durch meine überhaupt nichts sehen. Warum hat sie verdammt nochmal so viele Brillen? Ja, das ist ganz klar, weil sie immer vergisst. Dann kauft sie sich sofort eine neue. Und das sind dann in der Regel gefärbte Wegwerfsehhilfen, die aber nicht weggeworfen werden. Im Gegenteil, die Gesamtbrillenübersicht innerhalb des Hauses erschweren. Wenn Renate in Quakenbrück beim Ausstrecken der linken Hand keine Brille findet, kauft sie sich für 2,50 € eine neue. Ja, und nun gehörten meine höchst diffizilen, von Augenarzt und Optiker geprüften, geschliffenen, teuren, sieht man doch, teuren, aber im Aussehen doch ähnlichen Sehprothesen zwischen ihren nicht so ernst gemeinten Nasenschmuck. Ich möchte das Chaos nicht unnötig ausschmücken, schon deshalb nicht, weil damit ein schwarzes Licht auf meinen zunehmenden... Das ist eine blöde Metapher. So was Blödes, ein schwarzes Licht. So absolut untaugliche Metapher. Aber steht hier. Ja, das waren Töne in Reinkultur von Dieter Hildebrand. Eine Lesung, die ihn durch die ganze Bundesrepublik geführt hatte. In den 90er Jahren. Er las aus seinem Buch Gedächtnis auf Rädern. Gedächtnis auf Rädern, Dieter Hildebrandt. Ein paar Worte zu seiner Biografie. Dieter Hildebrandt wurde 1927 in Bunzlau in Schlesien geboren. Nach dem Krieg studierte er in München. Seinen Lebensunterhalt verdiente er durch verschiedene Jobs, unter anderem Platzanweiser im ersten Nachkriegskabarett Kleine Freiheit. Dort lernte er übrigens Erich Kästner und sein großes Vorbild Werner Fink kennen. 1955 rief Hildebrandt mit Kommilitonen das Studentenkabarett Die Namenlosen ins Leben. Im Jahr darauf, zusammen mit Sami Drechsel, Ursula Herking, Klaus Havenstein und Hans-Jürgen Dietrich, die Lach- und Schießgesellschaft. Das wohl erfolgreichste deutsche Nachkriegskabarett. Und er wurde Berufskabarettist. Aber erst das Fernsehen machte ihn berühmt. Seine Notizen aus der Provinz riefen damals schon verlässlich Proteste der, sagen wir mal, Unionsparteien, CDU und CSU hervor. Dem Scheibenwischer bescheinigte damals der rechte Politiker Franz Josef Strauß echte politische Giftmischerei. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung sagte satirische Tiefenschärfe. Im Mai 1986 schaltete der damalige Fernsehdirektor des Bayerischen Rundfunks sich aus dem ARD-Gemeinschaftsprogramm aus, wegen Hildebrandts Unbotmäßigkeit, so nannte man das. Der griff nämlich damals Korruptionsaffären der Amigos, so nannten die sich, in Bayern, in München, in der CSU an. Für seine Kabarettprogramme und Fernsehsendungen wurde Dieter Hildebrandt mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Adolf-Grimme-Preis in Gold, dem Schiller-Preis der Stadt Mannheim und dem Ehrenpreis des Goldenen Kabels. Wir hörten gerade ein paar Auszüge aus dem Buch, aus einer Lesung Gedächtnis auf Rädern. Wie Hildebrandt sagte, es gab Essen auf Rädern, warum nicht auch ein Gedächtnis auf Rädern? Hören wir noch ein bisschen den Kabarettisten Henning Fenske, der sich an den Menschen Dieter Hildebrandt erinnert. Deutschlands. Er selbst sagte ja, ich wollte mich einmischen in die Politik. Wie gut ist ihm das gelungen? Och, er war ja über Jahre die Opposition im Land. Ihm ist das sehr gut gelungen. Das mit dem Einflussreich weiß ich nicht. Das ist im Kabarett nicht so, dass unser eins nun guckt, was denkt der große Meister und was sagt er. Und dann muss ich dasselbe machen. Also Dieter Hildebrandt und ich haben schwerwiegende politische Differenzen auch. Nur die wurden nie bis zum Ende durchdiskutiert, sondern kamen in großer Harmonie auf den Tisch und dann wurden sie kabarettmäßig aufbereitet, solidarisch, weil das Wichtigste war, dass dabei ein gutes Kabarettprogramm entsteht und das stellt Fragen, das gibt keine Antworten. Und da waren wir uns immer einig. Herr Dieter Hildebrandt selbst hat ja gesagt, die Arbeit auf der Bühne ersetze für ihn den Gang zum Therapeuten. Dieser Zorn, diese Wut sei sehr wichtig. Wie wichtig ist sie für die Arbeit des Kabarettisten? Sie ist ja nur das Ergebnis einer Einstellung. Bei Dieter war es natürlich der Widerwillen gegen Machtmissbrauch, dann das Bedürfnis nach Gerechtigkeit, der Wunsch, dass Gerechtigkeit herrscht und natürlich auch sehr viel Empathie mit den Leidenden in der Gesellschaft. Und aus dieser Einstellung heraus resultiert dann auch Zorn und Wut. Ja. Und was glauben Sie, inwieweit wird er Vorbild für die nachwachsende Kabarettistengeneration sein? Vorbild in Fragen der Haltung, der moralischen Haltung, des Anspruchs, der Qualität, ja, aber natürlich nicht Vorbild in der Form, in der Formulierung und, sagen wir mal, Sätze zur Hälfte abzubrechen und den Gedanken trotzdem zu Ende zu führen, das bleibt unnachahmlich, das ist, da kann man ihn sich nicht als Vorbild nehmen. Das war der Kabarettist Henning Fenske. Der hat heute, beziehungsweise gestern Abend, auf der ARD in der Tagesschau ein Interview gegeben. Er war mit Dieter Hildebrandt sehr eng befreundet und er sagte selber, ohne Dieter Hildebrandt hätte es ihn als Kabarettisten nicht gegeben. Ihn, Henning Fenske. Der Meister ist tot. Wir trauern im Niemandsland, Fahnen auf Halbmast. Und vielleicht, wenn es der Zeitgeist verlangt, das ist ja auch eine Seuche geworden, dass der Zeitgeist, dieses Wort ist also richtig eine Erscheinung, also eine vor Erscheinungen wird ja immer wieder gewarnt, weil sie nur nacherzählt werden können von dem, der sie hatte. Auf diese Weise ist Lourdes entstanden. Und viele andere Örtlichkeiten in der katholischen Welt begründen ihren Wohlstand auf der Tatsache, dass ein Kind der Gemeinde die Jungfrau Maria gesehen und gesprochen hat. In den meisten Fällen ist es wirklich ein Kind, das gläubig und schwindelfrei ist und dem die Erwachsenen gern folgen. Der nächste Schritt sind dann die Devotionalia Convursti. Also die Würstchenbuden an der Heiligen Straße. Und dann kommen die Pilgerzüge mit den Frommen, für die man extra jetzt auch schon Autobahnen gebaut hat, damit der Tandler auch pilgern darf. Und dann, bis nach Altötting hinein, und dann kommt die Untersuchungskommission des Vatikans, deren Mitglieder von vornherein misstrauisch sind, weil die Jungfrau Maria ihnen noch nie erschienen. Was hierarchisch gesehen eine Unmöglichkeit ist. Und getreu melden, dass man auch in diesem Falle nicht mit einer Kontaktaufnahme der Jesusfamilie mit der Heiligen Vaterverwaltung zu rechnen habe. Dass Jesus sich über seine Mutter in das Weltgeschehen einmischt, ist eigentlich keine schlechte Idee. Kann aber nur von Gegnern der katholischen Überlebenslehre aufgebracht worden sein, die ja wissen müssen, dass Frau immer Versuchung des Fleisches ist. Also, der Mann versucht, den Verdacht des Rinderwahnsinns auf die Frauen abzuschieben. Die Macht hat er. Noch immer hat der Mann die Macht, oder vielleicht schon wieder. Der Marsch der Frauen durch die Institutionen hat ja ein irrwitziges Tempo. Besonders in Bayern. Links rein und rechts ganz schnell wieder raus. Es hat übrigens noch nie einen Generalstreik der Frauen gegeben. Aller Frauen. Oh, wie lahmgelegt wäre diese Republik, was? Ziemlich. Die Schilderung der Folgen erspare ich mir. Nur so viel sei gesagt. Eine Männerrevolution wird es in den nächsten 100 Jahren in diesem Lande nicht mehr geben. Sie haben den Angriff der Frauen fürs Erste abgewehrt. Das hat viele Kräfte gekostet. In diesem Jahrzehnt hatten ja viele weitsichtige Philosophen das Ende der Partnerschaft zwischen Frauen und Männern vorausgesagt. Loriot. Sie trauen sich noch nicht, die Frauen. Aber es beginnt sich abzuzeichnen, dass der Abbruch der Beziehungen zwischen Männern und Frauen der erste wirkliche Bürgerkrieg in Deutschland werden wird. Stellen Sie mal vor, eine grauenhafte Vorstellung, wenn die Ehefrau dem Ehemann auf einem Zettel mitteilt im Haus, es könnte ab sofort in jedem Essen Gift sein. Ja. Und überall in der Wohnung wären Sitzminen verteilt. Ich warte seit langem darauf, dass die Frauen endlich eine solidarische Kampffront bilden und den wirklich letzten Krieg beginnen, der auf diesem Erdball noch stattfinden wird, nämlich Frauen gegen Männer. Frauendivisionen befreien die afghanischen Schwestern vom Fundamentalisten-Mob. Wäre das nicht schön? In Birma, in Algerien, im Iran, im Irak, in Ostwestfalen-Lippe. In Deckendorf und in Westspanien und in Ägypten, um es abzukürzen, in fast der gesamten Welt werden die Patrialisten, die ihre Angst vor Impotenz mit Religiosität verschwindeln, in ihr eigenes Sperma getaucht, bis endlich Ruhe ist und die Waffenhändler pleite machen. Der Verdacht, dass Jesus vielleicht gar kein Geschlecht hatte, ist ja immer noch nicht ausgeräumt. Ja, Salman Rushdie war der Wahrheit vermutlich schon ziemlich nahe, was Mohammed betrifft. Und Joseph Heller, der amerikanische Satiriker, ist ja nur deshalb der jüdischen Rache entkommen, weil die Fanatiker ihn nicht gelesen haben. So ist es ja immer. So viel ist sicher. Die Frauen geraten zwischen die Fronten. Die paar Frauen, die in den deutschen Landesregierungen und speziell in der real existierenden Bundesregierung mit ihren nickenden Kuhaugen mitbestimmen zu dürfen, glauben, werden auch nicht verhindern können, dass es eines Tages nur noch zwei Listen geben wird, nämlich Frauen gegen Männer. Das macht die Fronten klarer, Hosen runter und man weiß, ob Freund oder Feind. Vous écoutez Niemandsland, une voix libre dans un monde qui ne l'est pas tellement, sur Contrabanda FM 91.4 Barcelone. Vive la liberté, l'égalité et la fraternité dans les ondes. Ja, er ist tot. Man könnte jetzt 5 Stunden Sondersendung über Dieter Hildebrand machen. Wir könnten das. Es gibt genug zu sagen, es gibt genug Material. Und man könnte anhand dieses unglaublich originellen und sicheren und festen und uns als Lehrmeister vorbildlich gewesenen Kabarettisten könnte man unheimlich viel bringen und sagen. Man könnte die Geschichte der Republik an ihm entlang erzählen. Werner, guten Morgen, wie geht's? Nochmal, jetzt. Ich hab dich nicht im Mikrofon. Nochmal, jetzt. Was machen wir denn da? Jetzt bist du da. Jetzt bin ich im Mikrofon. Man hat dir das also, Mikro 4 gegeben. Guten Morgen, guten Morgen. Ja. Also mir geht's gut. Ich hab gerade mir das angehört. Fantastisch. Also wenn der sagt, bei diesen Vorzeigefrauen, die ab und zu irgendwo auftauchen in Vorständen von multinationalen Konzernen oder als irgendwelche Ministerin, was Hildebrand formuliert als die nickenden Kuhaugen dieser Vorzeigefrauen, das ist genau das, was ich immer denke, wenn ich diese Vizepräsidentin sehe von der Partido Popular, die Soraya Sainz de Santa Maria, nickende Kuhaugen, genau das ist es, also schöner kann man das nicht sagen. An Krebs erkrankt, hatte sich Dieter Hildebrand noch Ende September eine Auszeit genommen und alle Auftritte abgesagt. Jawohl, der war nämlich noch mit seinen 86 Jahren aktiv. Der reiste noch und tingelte durch die Landen und verbreitete seine kabarettistischen Weisheiten. Auf seiner persönlichen Webseite veröffentlichte er eine Karikatur, die ihn vor einer Klinik zeigt. Weiter steht da: Ich muss mal zur Reparatur. Sehr sarkastisch, immer mit Humor. Vor wenigen Wochen hatte sich sein Zustand erstmal gebessert, so dass er plante, noch einmal auf der Bühne zu stehen, um sich von seinem Publikum zu verabschieden. Übrigens, am gestrigen Freitag war noch eine Lesung mit ihm in Erfurt geplant, aber es sollte leider nicht mehr dazu kommen. Durch Dieter Hildebrand bekam das Kabarett in Deutschland ein Gesicht. Ihn verband man wie keinen anderen mit dem bundesdeutschen Kabarett. Dank der Fernsehsendungen, wie vorhin gesagt, Notizen aus der Provinz und Scheibenwischer. Beide liefen in Zeiten über den Bildschirm, in denen es im Lande nicht mehr als 2 Fernsehprogramme gab. Und Einschaltquoten von 80% und mehr erreicht werden konnten. Hildebrand gelang das mühelos. Haben die nicht irgendwas von Kabarett gesagt? Gibt's das denn überhaupt noch? Berechtigte Frage jetzt, wo er nicht mehr ist. Noch im Frühjahr ist Dieter Hildebrand von München aus mit seinem Störsender durchgestartet. Ein Mit-80er als Internet-Junkie. Dabei hat er auch da im Grunde nichts anderes gemacht, als in seinem Kabarettleben davor stören. Täusche ich mich oder nehmen die Versuche, uns zu verblöden, zu? Wut, Zorn, Erregung, Empörung ist ein Synonym für Kabarett. Sie werden verarscht. Ich auch. Wir werden alle verarscht. Der große Verlust, den dieses Land jetzt erleidet, ist, dass so ein moralisch integrer, mutiger Mensch, der immer sein Maul aufgemacht hat, den bräuchten wir so dringend. Wecker ist einer der Menschen, die Hildebrand bis zuletzt in dessen Störsender begleitet haben oder bei seinen Bühnenprogrammen. Auch im letzten Lebensjahr hatte er noch 160 Auftritte. Hildebrand, der ewige Querulant, der Mahner, der Mitbegründer der Münchner Lach- und Schießgesellschaft. Das haben wir nur davon, dass es live ist, nicht? Wenn ich da hänge, hänge ich für Deutschland, nicht? Der Vater des Scheibenwischers, 23 Jahre, seit 1980 war er dessen Gesicht und Kopf. Oder Hildebrand, der Schauspieler, die Fernsehlegende, seit Kir Royal. Ja, ein bisschen ausziehen hätte ich halt müssen, nicht? Hat der Baby auch gesagt. Es war die Zeit, in der Hildebrand der Westen zu eng wurde und er deshalb schon mal vorab die Mauer einstieß, damals, 85, in Leipzig. Die Satire hat es im Fernsehen der Bundesrepublik ja nach wie vor ziemlich schwer. Dazu lässt es die DDR gar nicht erst kommen. Ich halte ihn für einen ganz großen Kopf des Kabaretts. Er war schon ein Denkmal des deutschen Kabaretts und ist es jetzt erst recht. Und falls Hildebrand im Himmel ist, können Sie sich dort ab jetzt frisch machen. Stören war seine Leidenschaft. Dieter Hildebrand, der große Hildebrand, ist tot. Die Lücke wird sich nie schließen lassen. Er hinterlässt ein Vakuum und wir müssen ab jetzt auf seine in YouTube 100.000-fach verstreuten kleinen Sendungen und Videos und großen Sendungen zurückgreifen. Platten, CDs, überall. Die Fans haben genug von ihm, um für die nächsten 20 Jahre nicht auf ihn verzichten zu müssen. Aber etwas Neues wird er uns nicht mehr bringen. Wenn früher jemand Komplexe hatte, war das gar nicht schön. Jetzt ist die ganze Welt komplex und muss sich weiter drehen. Alles hängt mit allem zusammen, Religion und Bodenschätze. Und sogar der Terrorismus schafft neue Arbeitsplätze. 29 Marienkäfer und ich in einer Küche. Wieder einmal unter Zahl, gewohnte Situation. 29 Marienkäfer und ich in einer Küche. Geht etwas zu Ende und wenn ja, wie weit sind wir schon? 29 Marienkäfer und ich in einer Küche. Das Vertrauen der Banken ging kürzlich in die Brüche. Sie leihen sich kein Geld mehr, jetzt spielt der Staat den Bürgen. Wird er sich mit den eigenen Händen erwürgen? 29 Marienkäfer und ich in einer Küche. Was sag ich zu der Krise? Nur Hallo und schlaue Sprüche. Vertrauen ist so wichtig, auch zwischen Frau und Mann. Aber ob man Vertrauen mit Geld erkaufen kann? Viele setzen auf Geschäfte, die sie nicht verstanden. Nun erklären uns Experten, wie Milliarden verschwanden. Das ist sehr interessant für die, die es kapieren. Und der behält den Job, weil andere ihn verlieren. Ja, die Welt ist so komplex, aber nimm das nicht zu schwer. Selbst Jesus hätte heute mit seinem simplen Gut-Böse-Schema keine Chance mehr. 29 Marienkäfer und ich in einer Küche. Worauf warte ich? Auf etwas, das man Zukunft nennt. 29 Marienkäfer und ich in einer Küche. Wie wird die Zukunft aussehen? Katastrophe und oder Koch-Event? Samstagmorgen, 23. November 2013. Gestern Abend, als ich von der Arbeit kam, schaltete ich mein Handy ein. Das klingelte direkt, völlig aufgeregt, und ich lese Feliz Navidad. Movistar le ofrece. Movistar bietet ihn. Und dann kam irgendwas, das ich direkt weggedrückt habe. Und ich dachte, meine Güte, in was für einer Welt leben wir? Die gratulieren mir am 22. November zu Weihnachten. Und wollen mir natürlich irgendwas verkaufen, irgendeins von ihren betrügerischen Angeboten. Oder nicht betrügerisch, sind ja nicht alles Betrüger. Aber das war schon recht seltsam und lustig und auch gespenstisch. Heute wird die Weihnachtsbeleuchtung hier in Barcelona eingeschaltet. Werner, da kannst du heute Abend bummeln gehen, schön. Ja. Arm in Arm mit deinen Lieben und schon Weihnachtseinkäufe machen von den großzügigen Steuergeschenken, die die Regierung uns hier gibt. Die Leute haben ja Geld genug im Moment, die wissen ja nicht, was sie ausgeben sollen. Genau, wollte ich gerade sagen. Also ich glaube, selbst wenn ich Geld hätte, würde ich das nicht machen. Ne? Aber So ist es halt, ne? Jeden Tag bombardieren sie uns mit irgendwas oder klingeln an der Haustür von der Elektrizitätsgesellschaft. Du sollst deinen Vertrag ändern, dann kriegst du das und das oder eine andere Telefongesellschaft oder politische Parteien oder die Zeugen Jehovas oder was auch immer. Und ich guck mir die Leute an, einige haben so ein Schildchen umhängen, andere nicht, und dann haben sie einen halben Satz gesagt und dann sage ich, nee, danke, hier kommt mir keiner rein, und macht die Tür zu. Ich hatte mir heute vorgenommen, ein etwas leichteres und fröhlicheres Niemandsland zu machen, ohne große Bosheiten, die böse Welt ein bisschen draußen zu lassen, aber es geht nicht. Die Nachrichten überschlagen sich ja geradezu. Ein Demonstrationsgesetz hat die Regierung in der Mache. Diese Regierung aus rüpelnden Neofrankisten und Neonazis. Eine Regierung, deren sogenannter Kulturminister sagt, unser Kino ist eine Scheiße. So einen Menschen, wenn man den überhaupt noch so nennen darf, hat man hier leider jeden Tag vor den Mikros. Der darf da seine Zoten verkünden. Solche Leute wollen nun erstmal ihre Korruption, die sie vertuschen, die sie ungestraft lassen, wollen sie nun auch noch dahingehend schützen, dass Leute, die dagegen protestieren, auch noch bestraft werden, hart bestraft. Jemand, der zum Beispiel vor dem Parlament demonstriert, der kann, Achtung, das ist auch kein Scherz oder kein Witz, sondern das ist wirklich spanische Realität, der kann bald 600.000 Euro Knöllchen zahlen. Ein Bußgeld von 600.000 Euro. Sowas hat es, glaube ich, in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben. Das ist einmalig. Und man kann das gar nicht genug irgendwie würdigen. Man muss wirklich sagen, diese Leute, die so etwas verbreiten oder die so etwas machen, die haben nichts anderes im Kopf, als solche Dinge. Das haben sie im Kopf. Dann gibt es weitere Perlen des demokratischen Abbaus. Der demokratische Rechtsstaat wird ja gerade abgebaut von diesen Neonazis. Eine weitere Perle ist, sie wollen Sicherheitszonen um ihre eigenen Häuser bauen lassen, wo die Polizei Menschen verbieten darf zu demonstrieren. Das heißt, wenn ein manifester Dieb, der in der Regierung sitzt und der Millionen gestohlen hat, wenn dieser Dieb plötzlich jemanden vor seiner Haustür sitzen sieht, den er persönlich bestohlen hat, in einem Hypothekenbetrug zum Beispiel, dann kann die Polizei diesen Mann abschleppen, ins Gefängnis bringen und ihn ebenfalls zu einem unglaublich hohen Bußgeld verurteilen. Spanien 2013, wir begeben uns direkt mit fliegenden Fahnen in einen Polizeistaat, in einen Neofrankismus. Den hätte man uns das vor 10, 15, 20 Jahren gesagt, das hätte man nicht für möglich gehalten, Werner, was denkst du? Naja, oder doch, weil wir hatten ja schon in den 80er Jahren unsere Erfahrungen gemacht mit der PSOE-Regierung, mit Felipe González, der also dann den Staatsterrorismus geschaffen hat, ja, und wo Geheimagenten der Regierung dann unter anderem Etarras entführt haben und umgebracht haben, foltern, hat es damals schon in den 80er Jahren mit Sozialisten gegeben. Ja, Werner, aber das war illegal. Das darf man nicht vergleichen mit den legalen Verbrechen, die jetzt begangen werden. Das war ja damals illegal. Sie haben das ja versucht zu vertuschen und hintenrum und heimlich zu machen, sondern ich beziehe mich darauf, dass ganz offen vor aller Augen mit Gesetzen, per Gesetz und Parlament, der Rechtsstaat demontiert wird. Das ist ein ganz anderes Thema. Gut, aber im Grunde ist es das Gleiche. Da geht's eben hin, und wenn dann jetzt die Sozialisten abgelöst wurden durch die PP, durch die Partido Popular, da wusste man ja schon, das kann, geht weiter in die gleiche Richtung. Hast du übrigens heute Morgen, wo du hierher gekommen bist, auf dem Weg Autoreifen auf die Straße geschmissen? Oder nicht? Warum? Ich hatte keine dabei. Ich schmeiß die ja sonst jeden Tag, aber ja. Heute hatte ich gerade keine dabei. Warum? Oder hat das mit Knast bestraft mittlerweile? Irgendwelche Schäden angerichtet an Persianas oder Papierkörben oder Containern? Auch nicht, ne? Nee, normalerweise nicht. Nee, du? Du vielleicht? Nee, aber das wird jetzt alles bestraft. Bist du irgendwo an einem Gebäude hochgestiegen, an der Fassade oder auf den Turm oder auf die Sagrada Familia? Wahrscheinlich auch nicht. Nur, das sind jetzt Sachen, die alle bestraft werden, nur wie wir gerade gesehen haben, also weder dir noch mir ist es eingefallen. Wann sieht man das aber ab und zu, dass solche Sachen passieren bei Demonstrationen? Und deshalb gibt es in Zukunft für solche Sachen auch Multas, also Bußgelder zwischen 1.000 Euro und 30.000 Euro. Damit man jetzt nicht so merkt, was dieses Gesetz soll übrigens heißen, Ley de la Seguridad Ciudadana, also Gesetz für die Sicherheit der Bürger oder für die Bürgersicherheit. Aber wer natürlich geschützt werden soll und wessen Sicherheit gesichert sein soll, sind die Politiker und die Polizisten selber, ja. Man darf also in Zukunft auch nicht mehr Polizisten fotografieren bei ihrem Einsatz, ja. Auch das wird mit Bußgeld bestraft, die sogenannten Scratches, protestieren direkt Leute, gegen Leute protestieren, wo die wohnen oder wo sie arbeiten. Und alles das soll in Zukunft nicht unter Strafe gestellt werden, sondern einfach mit Bußgeldern belegt werden. Also wie du am Anfang gesagt hast, zum Beispiel am Kongress, am Parlament zu demonstrieren. Übrigens nicht 600.000 Euro, also das müssen wir doch zugeben. Es sind nicht 600.000 Euro, sondern von 30.000 Euro bis 600.000 Euro, also je nach Schwere deines Delikts. Dann kommt dazu, dass wenn du jetzt da dann Widerspruch einlegen willst gegen so eine Buße, musste inzwischen auch bis zu 2.000 Euro Gebühren bezahlen bei der Justiz, damit die deine Beschwerde überhaupt erst annehmen. Also alles das geht zusammen und da sind wir eben wieder, das ist unser demokratischer Faschismus, der hier jeden Tag weiter um sich greift. Was auch erschreckend ist, ist die Tatsache, dass Zeugen von Polizeigewalt praktisch kriminalisiert werden. Wenn jemand zufällig irgendwo vorbeikommt und sieht, wie Polizisten einen Menschen schlagen, und das passiert oft, und macht davon ein Foto, dann ist er praktisch kriminell. Dieses Foto, das er macht, ist praktisch eine kriminelle Handlung, die wird ihm verboten, die wird unter Strafe gestellt und damit gibt es auch keinerlei Beweise mehr gegen die Gewalt, die Polizisten ausüben. Das ist also wirklich perfide, das ist nur vergleichbar mit einer absoluten Militärdiktatur, was hier passiert in Spanien. Es ist wirklich ernst, meine Damen und Herren. Jede Generation muss sich ihre Freiheiten immer wieder neu erkämpfen. Die jetzige Generation von jungen Leuten, die am Boden liegt, die auswandert, die unter prekären kleinen Lohndrückerverhältnissen vor sich hinarbeiten muss, diese Generation muss sich nun wohl bald mal erheben, zusammen mit allen anderen, und muss diese Neonazis wirklich aus den Ämtern, aus den Regierungen und aus den Amtsstuben verscheuchen, die Fenster aufmachen und frischen Wind reinlassen, weil dieser Gestank, der sich da langsam breit macht in diesem Land, der wird unerträglich. Selbst ernsthafte Leute, die selbst recht sind, schlagen nur noch die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, so etwas dürfen wir doch eigentlich gar nicht zulassen. Ja, wenn, wie du sagst, ne, Fotos machen oder Filmaufnahmen oder Videos bei Polizeieinsätzen. Ich meine, wenn jetzt bei diesem letzten Fall im Raval, wo die Polizei 7, 8 Polizisten einen totgeschlagen haben, wenn da nicht zufällig Nachbarn das gefilmt hätten, dann wäre die Sache völlig untergegangen. Ja, dann wäre es ein Herzinfarkt gewesen und nur dadurch, durch diese Videos, wurde die Sache überhaupt publik und wird jetzt ermittelt. Ob sie am Ende verurteilt werden, ist noch eine ganz andere Frage. Wird wenigstens ermittelt gegen 8 von diesen Polizisten. Ja, eine Kleinigkeit werden die kriegen, die werden aber dann ganz rasch begnadigt und irgendwann wird der Fall auch versickern. Das ist das übliche Vorgehen der Autoritäten, der Staatsgewalt, wenn ihre eigenen Schläger und Prügler wirklich vor dem Richter stehen, weil sie wirklich jemanden umgebracht, erschlagen, verletzt oder sonst wie malträtiert haben. Das ist üblich in unseren sogenannten Rechtsstaaten der westlichen Wertegemeinschaft, wie sie das so gerne immer in ihren Sonntagsreden feiern. Die Praxis ist aber leider sehr, sehr hässlich. Nun sind noch viele, viele andere Dinge passiert. Ein Thema, das die Weltöffentlichkeit im Moment wirklich in Atem hält, ist dieser fürchterliche Syrienkrieg, über den wir angeblich so toll informiert sind, aber über den man doch so wenig weiß. Der Syrienkrieg wird hauptsächlich von so illustren Freunden der sogenannten westlichen Welt finanziert, wie Saudi-Arabien und Katar. Das sind die Länder, die im Moment eine Söldnertruppe von ungefähr 50.000 Bewaffneten aufstellen und versuchen vom Süden aus das Land buchstäblich zu erobern. Das Problem ist, dass unsere Regierungen Komplizen sind in diesem beispiellosen Angriff auf ein Land, in dieser beispiellosen ausländischen Aggression auf ein arabisches Land. Saudi-Arabien ist Hauptabnehmer deutscher Waffen. Der Exportbericht der Bundesrepublik enthüllt milliardenschwere Rüstungsdeals. Linke und Grüne haben empört auf den neuen Rüstungsexportbericht reagiert, nachdem Saudi-Arabien 2012 Hauptabnehmer deutscher Lieferungen von Kriegsgerät war. Die deutschen Waffenexporte sind völlig außer Kontrolle, sagte der stellvertretende Linksparteichef Jan van Aken am Dienstag gegenüber der deutschen Presseagentur. Es gibt kaum noch Grenzen für die deutschen Waffenschmieden. Bei den Waffenexporten herrscht eine neue Hemmungslosigkeit, so van Aken. Die Grünen werfen der Bundesrepublik vor, gegen die eigenen Richtlinien zu verstoßen. Der Exportbericht wurde an diesem Mittwoch vom Kabinett beschlossen. Insgesamt ging der Umfang der von der Bundesregierung erteilten Genehmigungen für Rüstungslieferungen im vergangenen Jahr von 5,4 auf 4,7 Milliarden Euro leicht zurück. Auch die Ausfuhren nahmen von 1,285 Milliarden auf 946 Millionen Euro ab. 59% der Exporte gingen aber an Länder, die nicht der EU oder NATO angehören oder gleichgestellt sind wie die DPA, aus Regierungskreisen erfuhr. Zu den 10 wichtigsten Empfängerstaaten bei den Genehmigungen zählten auch Algerien, 287 Millionen Euro, und die Vereinigten Arabischen Emirate mit 125 Millionen. Saudi-Arabien lag aber mit 1,237 Milliarden Euro klar an der Spitze. Verantwortlich dafür ist ein Großauftrag für die EADS-Tochterfirma Cassidian. Sie soll 1,1 Milliarden Euro für den Bau einer sogenannten Grenzsicherungsanlage erhalten. Für Aufsehen sorgten in den letzten Jahren Berichte, nach denen die saudische Regierung auch 270 Leopard 2 Kampfpanzer aus der deutschen Produktion anschaffen will. Stark angestiegen sind die Exportgenehmigungen für Kleinwaffen. An Drittländer außerhalb der EU und NATO wurden Pistolen oder Maschinengewehre sowie Munition für 37,1 Millionen Euro exportiert. 2011 waren es noch 17,92 Millionen Euro. Die SPD hatte wie auch Linke und Grüne eine bessere Kontrolle von Rüstungsexporten zum Wahlkampfthema gemacht. Auf meinem Sofa liegt ein Tiger, dem ich nichts erzählen kann. Schon wenn ich damit anfange, faucht er mich an. Doch ohne mich kann er nicht sein. Das ist mein Glück, denn für die Fernbedienung sind seine Tatzen viel zu dick. In der Küche stehen Kamele, die Camel ohne rauchen. Ich rufe raus, ich kann euch beim Kochen nicht gebrauchen. Wir brauchen etwas Heimat, sagt eins extrem gemütlich. Und keins von deinen Zimmern liegt nun mal so weit südlich. Ich frag mich all die Tiere, was wollen die von mir? Ich glaube fast, sie denken, ich wär auch nur ein Tier. In der Garage steht eine Kuh, die schlenkert mit dem Euter. Die Milch ist schon längst sauer, doch sie schlenkert immer weiter. Das geht vorbei, sagt Dr. Love, er ist ein alter Hummer. Du musst die Bullen rufen, die Kuh hat Liebeskummer. In meinem Badezimmer, da duscht ein scheues Reh. Es ist das erste Mal, dass ich ein Reh so sehe. Es sieht mich auf und kommt an mich heran ganz nah. Es flüstert, sag mal, hast du vielleicht Bio-Shampoo da? Ich frag mich all die Tiere, was wollen die von mir? Ich glaube fast, sie denken, ich wär auch nur ein Tier. Im Flur stehen Pinguine und alle wollen aufs Klo. Sie stehen in einer Schlange und wackeln mit dem Po. Und ich schau nach und brülle, seid ihr alle übergeschnappt? Warum hat denn niemand den Deckel hochgeklappt? Und durch mein Atelier rennen Hühner völlig nackt. Sie malen tolle Bilder, grellbunt und sehr abstrakt. Sie schlagen mit den Flügeln, sie fühlen sich so frei. Sie sehen mich und rufen, geh aus dem Weg, du Ei. Ich frag mich all die Tiere, was wollen die von mir? Ich glaube fast, sie denken, ich wär auch nur ein Tier. Auch nur ein Tier. Auch nur ein Tier. Ja, immer drollig, Fanny Van Dan von seinem Album Saharasand. Auch nur ein Tier. Es kommen immer mehr brutale, fürchterliche Einzelheiten ans Tageslicht der letzten Jahrzehnte. Man erfährt zum Beispiel so ganz nebenbei auch, dass die britischen Militärs, der britische Geheimdienst, Zivilisten hat von Killerkommandos in Nordirland abknallen lassen. Das kommt jetzt raus. Killerkommandos im Namen ihrer Majestät. Jawohl. London wird von den Schatten des Nordirland-Konfliktes eingeholt. Die BBC hat enthüllt, dass ein Spezialkommando der britischen Armee Anfang der 70er Jahre bei ihrer Jagd auf die IRA auch unbewaffnete Zivilisten tötete. Der ehemalige Armeechef lobt den Mut der Soldaten. Ha, ha, ha. Solche Dinge kommen jetzt raus, auch im Zusammenhang mit den Veröffentlichungen von Edward Snowden. Irgendwo ist nämlich alles festgehalten auf kleinen Archiven. Namen, Zahlen, Daten, Lohnzahlungen und dann kommt sowas raus. Auch die USA organisierten von Deutschland aus Kidnapping und Drohnenkrieg. Organisierten und organisieren noch. Die USA haben im Rahmen ihres Krieges gegen den Terrorismus auch von Deutschland aus Entführungen und Folter organisiert. Man weiß es, aber das muss man erstmal alles nachweisen. Es gab immer Gerüchte, es gab immer Menschen und Agenten, die auspacken, Opfer, die davongekommen sind und dann vor die Presse treten, aber dann wird das immer geleugnet. Nun ist es schwarz auf weiß, ganz klar. Agenten des Secret Service und des US-Heimatschutzministeriums hatten auf deutschen Flughäfen Verdächtige festgenommen. Das berichtete der Norddeutsche Rundfunk und die Süddeutsche Zeitung am Donnerstag in Hamburg auf einer Pressekonferenz. Auch seien für die USA Asylbewerber ausgeforscht und Informationen gesammelt worden, die bei der Bestimmung von Drohnenzielen eine Rolle spielen könnten. Drohnenziele sind halt diese unbemannten Flugzeuge, die irgendwo hingeschickt werden und bombardieren dann von im Computer über Satelliten eingegebene Ziele bzw. Menschen. Der Aufbau geheimer Foltergefängnisse war einem CIA-Stützpunkt in Frankfurt übertragen. Deutschland ist längst Bestandteil der amerikanischen sogenannten Sicherheitsarchitektur geworden. lautet das euphemistische Fazit des NDR. Sicherheitsarchitektur. Das heißt, geheime Foltergefängnisse gehören zur Sicherheitsarchitektur. Das ist Orwellscher Neusprech. Nach Recherchen der Süddeutschen Zeitung und des NDR soll eine US-Geheimdienstfirma, die für die National Security Agency NSA tätig ist und Kidnappingflüge für die CIA plante, bis heute Millionen Aufträge von der deutschen Regierung erhalten. Jawohl. Auch gäbe es Verbindungen zwischen dem US-Militär und deutschen Hochschulen. Bereits Ende Mai hatten der NDR und die Süddeutsche berichtet, die USA steuerten ihre tödlichen Drohnenangriffe auch von Militärstützpunkten in Deutschland aus. Von Stuttgart und Ramstein würden die amerikanischen Drohnen mitbedient und töteten als Terroristen verdächtige Menschen in Afrika und im Nahen Osten. Die Entscheidung, wann und wie wohin gerichtet wird, findet in Stuttgart statt, so John Goetz vom ARD-Magazin Panorama, der bekannt wurde durch die Begleitung des grünen Politikers Hans-Christian Ströbele zu Gesprächen mit dem US-Whistleblower Edward Snowden in Moskau. Korrekt wäre, die Mordentscheidungen werden von US-Amerikanern in von US-Amerikanern kontrollierten US-amerikanischen Einrichtungen der US-Armee und US-Geheimdienste in der BRD getroffen. Ich weiß nicht, ob Sie das alles mitgekriegt haben. Die Mordentscheidungen werden von US-Amerikanern in von US-Amerikanern kontrollierten US-amerikanischen Einrichtungen der US-Armee und US-Geheimdienste in der BRD getroffen. BRD ist dann nur noch so ein kleines Geschwür, das hinten dran klebt und die manchmal stört, die Amerikaner, bei ihrer Sicherheitsarchitektur. Die naheliegende Forderung an die Bundesregierung, die sogenannte sicherheitspolitische Kooperation mit den USA umgehend zu beenden, die US-Stützpunkte in der BRD zu schließen und das Zusatzabkommen zum NATO-Truppenstatut zu kündigen, wurde von den beiden Medien gestern natürlich nicht erhoben. Ja, was sollen wir dazu sagen? Wir sagen ja gerne Kolonie. Deutschland ist nach wie vor eine US-Kolonie. Machen wir uns nichts vor. Ja, hat sich ja jetzt wieder gezeigt mit dieser Abhöraffäre von Merkels Telefon. Ja, Merkelgate. Aber die frisst den Amerikanern natürlich genauso aus der Hand wie alle vorhergehenden Bundeskanzler auch. Ja. Und hauptsächlich diese Entscheidung, wo die Drohnen hinfliegen, wen sie vernichten, fällt dann hauptsächlich in Stuttgart. Ne? Aber gestern Abend ist ja Stuttgart selber zerstört worden von Borussia Mönchengladbach, ne? Beim Heimspiel. Jetzt bist du aber gesprungen von einer Dimension in die andere. Gut. Okay, Kolonie BRD, muss man leider sagen. Was die Amerikaner machen, ist Sicherheitsarchitektur. Wenn das ein Diktator macht, dann sagen wir, ein böser Diktator, der foltert, die Menschen klagen an. Guckt mal Syrien, guckt mal da, guckt mal Kim Il-sung in Korea. Wenn die Amerikaner das machen, dann ist das schon irgendwie okay. Das ist schon irgendwie groovy. So sind die Leute erzogen worden. Diese Gehirnwäsche, diese kulturelle Gehirnwäsche haben wir alle mitgemacht. Wir alle. Ich nehme mich da oft nicht aus, weil alles, was die Amis machen, wird ja dann verharmlost. Das ist ja dann doch irgendwie so eine Art Apokalypse Now. Irgendwann macht Hollywood dann einen Film drüber. Dann sehen wir, dass das doch irgendwie kompliziert ist. Und dann kommt schon der nächste Skandal. Niemandsland 91.4 FM. Estáis escuchando Ni Man's Land. Desde las Islas Canarias, un saludo a los maravillosos oyentes. Y aquí os escuchamos. Contrabanda FM 91.4. Samstag, der 23. November 2013, die vermischten Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Thema Süßholzgeraspel. US-Außenminister John Kerry plant eine Versöhnungsreise nach Deutschland, um das durch die NSA-Abhöraffäre, das sogenannte Merkel-Gate, beschädigte Verhältnis zu Deutschland zu reparieren. Kerry werde nach Berlin kommen, sobald die neue Bundesregierung im Amt sei, heißt es in Washington. Die Reise des Außenministers soll Teil einer diplomatischen Offensive sein, um den Unmut der Europäer über die amerikanische Spionage zu dämpfen. Kerry hat bereits eine transatlantische Renaissance angekündigt. Seine Europastaatssekretärin Victoria Nuland betonte, man wolle nun doppelt so stark auf enge Zusammenarbeit zwischen Europa und den USA setzen, etwa beim geplanten Freihandelsabkommen oder der Energiesicherheit. Eine hochrangige Delegation um den Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses für Europa im US-Senat, den Demokraten Christopher Murphy, wird möglicherweise bereits am 24. und 25. November in Berlin erwartet. Sie hofft auf einen Termin bei Kanzlerin Angela Merkel. Geplant ist außerdem ein Abstecher nach Brüssel. Man wolle die berechtigten Sorgen unserer europäischen Partner über Ausmaß und Ausgestaltung einiger US-Überwachungsprogramme diskutieren, sagte Murphy. Ob bei diesem Namen alles gut geht, was da schiefgehen kann, das fragen wir uns hier. Der Mann heißt Murphy. Achtung! Gucken wir mal in die Presse. Der Spiegel kommt in dieser Woche an die Kioske mit einer Titelstory über diesen Cornelius Gurlitt. Diesen Bilderhamsterer, der über 1000 wertvolle Gemälde, ein unglaubliches, fast Milliardenvermögen in seiner Wohnung gehortet hat. Und da gibt es ein Gespräch mit einem Phantom. Man sieht ein Foto, das ist ein kleines, alt gewordenes Männlein. Das sitzt da am Tisch vor einer Tasse Kakao oder was das sein soll und schaut gefasst in die Kameras. Gurlitt über das Geheimnis seiner Bilder. Im Spiegel kann man das nachlesen. Zum Thema Koalitionsverhandlungen spricht der Spiegel mittlerweile von einer Zeitbombe. Da heißt es zum Thema Regierungsbildung: Schluss mit dem Tabu. Die SPD will in Zukunft auch mit der Linken regieren und plant für die Zeit nach Merkel. In der Großen Koalition regiert schon jetzt das Misstrauen. Sie schrumpft zur bloßen Etappe. Wer weiß wie kurz. Es ist eine Zeitbombe, die SPD-Chef Sigmar Gabriel da scharf gestellt hat. Eine, die 2017 hochgehen soll, womöglich aber früher, wenn die Träume vieler Linker in der SPD wahr werden und sich die Linkspartei schneller zu einer regierungsfähigen Kraft entwickelt. Die Bombe tickt also. Sie würde die politische Landschaft umflügen wie seit 15 Jahren nicht mehr, als die Ära Kohl endete mit Rot-Grün und Rot-Grün an die Macht kam. Seitdem, seit 1998, heißt es in Deutschland ja Rot-Grün oder Schwarz-Gelb. Und wenn beides nicht mehr geht, dann regiert eben eine große Koalition. Aber die wirkt im neuen Licht noch älter, noch blasser. Soweit der Spiegel zu diesem Thema. Werfen wir mal einen Blick auf die Internetzeitungen. Da gibt es erstmal die junge Welt. Wie wollen die Grünen mit dieser CDU regieren? Düstere Aussichten. Beratungsstellen und Frauenhäuser kämpfen in Hessen um ihre Existenz. Dazu gibt es ein Gespräch mit Marianne Schott. Die Kirche will vor allem ihre Kassen auffüllen. In Erfurt forderten Bauern Verpachtung von Kirchenland nach ökologischen und sozialen Kriterien. Thema Kapital und Arbeit, da heißt es wertvolle Fracking, USA im Öl- und Gasrausch. Methode gefährlich, Aussichten für die Wirtschaft angeblich märchenhaft, doch Ergiebigkeit der Quellen und Profitraten scheinen limitiert. Zum Thema des umstrittenen Frackings. We'll be right back. Thema Verhandlungen in Genf schreibt der Spiegel Hoffnungen auf Durchbruch im Atomstreit mit Iran. Bei den Genfer Atomgesprächen gibt es deutliche Fortschritte. Jetzt eilen die Außenminister aus den USA, Russland, Frankreich und Großbritannien nach Genf. Auch Guido Westerwelle reist an. Wie lange noch? Ein Sprecher der chinesischen Delegation sagte, die Verhandlungen hätten ihren finalen Moment erreicht. In Ägypten gibt es Krawalle. Die Militärdiktatur antwortet mit Gewalt. Tragische Bilanz nach 9 Krawallen in Ägypten. Bei gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Anhängern und Gegnern des gestürzten Präsidenten Morsi sind 2 Menschen getötet worden, darunter ein 10-Jähriger. Nordkorea nimmt US-Veteranen in Gewahrsam, heißt es dann weiter im Spiegel. Verhängnisvolles Ende einer Reise. Nordkorea hat einen 85-jährigen US-Veteran des Koreakrieges in Gewahrsam genommen, kurz vor seinem Abflug. Ja, da müssen Sie mit rechnen, die Kriegsveteranen. Sie haben das Land ja bombardiert und angegriffen, reisen dann dahin als ehrwürdige Greise und denken, das ging einfach so. Zum Thema Truppenabzug in Afghanistan. Karzai brüskiert USA im Streit um das Sicherheitsabkommen, steht hier. Eine Marionette versucht, seine Fäden abzuschneiden, sagen wir hier vom Niemandsland. Die Marionette Karzai, jetzt seit gut einem Jahrzehnt treuer Diener der US-Truppen im besetzten Afghanistan, versucht jetzt, rüttelt jetzt an seinen Fäden, an seinen Marionettenfäden. Da heißt es, die Differenzen spitzen sich zu. US-Präsident Obama fordert, das Sicherheitsabkommen müsse noch in diesem Jahr unterschrieben werden. Der afghanische Präsident Karzai will das seinem Nachfolger überlassen. Nun drohen die USA indirekt mit einem kompletten Abzug ohne Abkommen. Achtung, sie drohen mit einem kompletten Abzug. Was heißt das? Die Afghanen werden aufatmen, dann gibt es weniger Schießereien in ihren Wohngebieten, weniger Drohneneinsätze, weniger Killerkommandos, die sich da vergnügen, indem sie in den Dörfern irgendwelche Mädchen und Jungs entführen und sich mit denen auf sadistische Weise vergnügen. Das ist kein Witz, sondern das ist zigfach passiert. Aber wer natürlich bangen muss, sind die Marionetten. Karzai und seine Familie, seine Klicken, die werden dann mit ihren Millionen, die sie schon ins Ausland transferiert haben, sich wieder absetzen müssen. Wohin? Nach Pakistan wahrscheinlich, Saudi-Arabien, Miami nicht. Da gehen die Araber nicht so gerne hin. Das ist mehr das Exil für südamerikanische Diktatoren. Internationaler Seegerichtshof. Russland soll Greenpeace-Schiff freigeben. Die Arctic Sunrise soll samt der Crew auf Kaution freikommen. Nach einer Entscheidung des Internationalen Seegerichtshofes muss Russland das Greenpeace-Schiff gegen eine Sicherheit von 3,6 Millionen Euro ziehen lassen. Der Kreml erkennt den Beschluss allerdings nicht an. Achtung, der Kreml erkennt den Beschluss nicht an. Hätten die das vor 10, 15 Jahren gewagt? Nein, jetzt sind sie frech geworden. Die bösen Russen, die machen uns jetzt hier das Leben schwer. Das heißt, die benehmen sich wie jeder andere normale Scheißstaat. Und das wird ihnen jetzt übel angekreidet. Stellen wir uns das mal umgekehrt vor. Frankreich überfällt ein Greenpeace-Schiff und nimmt die Leute gefangen und dann kommt irgendein Gerichtshof und verurteilt sie. Da ist dann natürlich etwas anderes. Das ist keine Diktatur. Das ist kein autoritäres Regime. Nein, das ist Frankreich. Dann zum Thema Klimakonferenz. Europas Presse. Aufforderung zum wirtschaftlichen Selbstmord, heißt es hier. Lange galt Deutschland als Musterschüler in Sachen Klimaschutz. Doch nun blockiert es Reformen und EU-Richtlinien zur Reduzierung von Treibhausgasen. Europas Presse fragt sich, wie die deutsche Klimapolitik nun einzuschätzen sei. Das gibt es einen langen Kommentar auf der Homepage im Spiegel. ...50 Jahre Kennedy-Mord. In den USA gedenkt man an den Tod von John F. Kennedy. Amerika erinnert an das Kennedy-Attentat vor 50 Jahren. Seine Schwester Jean legt einen Kranz am Grab des ermordeten Präsidenten nieder. Am Tatort in Dallas gedenken die Menschen des Toten mit einer Schweigeminute. Die Ereignisse kann man hier im Spiegel auf Livestream auch verfolgen. Es gibt ja beim Kennedy-Mord mittlerweile für jeden Geschmack etwas. Ich weiß nicht, ob du damals den Film gesehen hast. JFK. Ach, sehr. Ja, mit Kevin Costner in der Hauptrolle. Ja. Und das ist natürlich ein Film, wo man sagen kann, Hilfe, das war eine politische Großintrige. Der Mann wurde wirklich ermordet. Am 24.11., das war ebenfalls 1963, vor 50 Jahren, ein paar Tage nach dem Kennedy-Mord, gab es dann ein Attentat auf den Attentäter. Jawohl, der mutmaßliche Kennedy-Attentäter wurde an diesem Tag ermordet. Ein gewisser Jack Ruby schießt in Dallas auf Lee Harvey Oswald. Die Nation stand noch unter dem Schock der Ermordung ihres Präsidenten John F. Kennedy am 22. November 1963, als nur zwei Tage später die tödlichen Schüsse auf den mutmaßlichen Attentäter Lee Harvey Oswald live über die Bildschirme flimmerten. An jenem Tag sollte Oswald vom Hauptquartier der Polizei ins Gefängnis überführt werden. Für die Überführung war ein gepanzerter Wagen vorgesehen, weil ein Gerücht kursierte, dass ein Anschlag auf den Kennedy-Attentäter geplant sei. Als Oswald flankiert von Polizisten in den Bereich gelangte, in dem Medienvertreter warteten, trat im allgemeinen Gewirr Jack Ruby auf ihn zu und schoss ihm in den Bauch. Ruby wurde überwältigt, Oswald starb 48 Stunden später an seinen Verletzungen. Ungereimtheiten beim Ermittlungsverfahren und Verbindungen Rubys zur Mafia erzeugten bald diverse Kontroversen und Verschwörungstheorien. War Ruby gedungen worden, Oswald zu erschießen, damit die wahren Auftraggeber des Mordes an Kennedy nicht ans Licht kamen? Offiziell blieben beide Einzeltäter. Kurz bevor der Fall erneut aufgerollt werden sollte, starb der Mörder, wiederum, des mutmaßlichen Attentäters im Januar 1967. Jack Ruby auf dem Sterbebett hat gesagt, diese Worte sind der Nachwelt erhalten: Es gab keinen Plan, es gibt nichts zu verbergen. Da war niemand sonst. Außer mir, dem Nachtclubbesitzer. Ja. Ja. Also, es ist ja so lächerlich. Ja. Stell dir vor, da ist ein Nachtclubbesitzer, der heißt Ruby. Mhm. Und warum erschießt er jetzt den, der den Kennedy erschossen hat? Mhm. Weil er so ein Kennedy-Fan war, ihm blieb gar nichts anderes mehr übrig, als ihn zu erschießen. Ja. Also, das ist dermaßen lächerlich, diese Version, da kann man sich nur noch die Haare raufen. Ja. Also für mich ist relativ klar, was dahinter steckt, und auch diese Connections zwischen diesem Ruby und der Mafia, das heißt wiederum Miami und Exilkubaner, ja, nicht Kuba und Castro, war ja auch eine Theorie, Castro hat ihn umgebracht, sondern diese Leute, die im Zusammenhang mit Hoover, dem damaligen FBI-Präsident, ja, ne? J. Edgar Hoover, FBI-Chef. Das sind die Leute, denen der Kennedy nicht gepasst hat, und der musste weg. Also für mich ist das ziemlich klar, diese Geschichte. Grab des ermordeten John F. Kennedy. Gemeinsam legten sie am Mittwoch einen Kranz auf dem Nationalfriedhof Arlington in der Nähe von Washington nieder. Am 22. November 1963 war John F. Kennedy bei einer Fahrt in einem offenen Automobil durch die texanische Stadt Dallas in den Kopf geschossen worden. Am Freitag jährt sich der Tod des charismatischen US-Präsidenten zum 50. Mal. Ja, ich habe hier gerade die Bilder der Kranzniederlegung. Da sind die Clintons, Obama, das eigentlich das sogenannte demokratische Establishment versammelt um das Grab des ermordeten Kennedys. Eine unglaubliche Affäre war das damals, eine unglaubliche Geschichte. Ich war ein Kind, aber ich kann mich noch an die Stimmung erinnern. Die Stimmung werde ich nie vergessen. Die Stimmung, die herrschte, als die Nachricht kam, weil das ging um den ganzen Erdball. Dann kamen immer wieder die Fernsehbilder aus Dallas in die Wohnzimmer. Ich war damals 10 Jahre alt und dachte, meine Güte, was ist da passiert? Ich wusste nur, es war etwas Schreckliches. Ein guter Mann, so haben wir das damals als Kinder erfunden, einem guten Mann wurde Unrecht getan, er wurde ermordet. Und das war schrecklich. Niemandsland 91.4 FM. Gucken wir heute mal, was das Greenpeace-Magazin uns bringt am heutigen Samstag. Da heißt es, Russland erkennt Urteil nicht an. Nach der Urteilsverkündung des Internationalen Seegerichtshofes in Hamburg weigert sich Russland offenbar, den Richterspruch anzuerkennen. Die Klägerseite aus den Niederlanden betont allerdings, das Urteil sei bindend. Wie gesagt, das Seegericht, der Seegerichtshof in Hamburg, hat entschieden, das von Russland festgesetzte Greenpeace-Schiff Arctic Sunrise muss zurückgegeben und die Crew freigelassen werden. Bleiben wir beim Thema Russland. Da sieht es ökologisch im Moment gar nicht gut aus. Russland ist eines der Länder, die den Planeten zusammen mit China und den USA am meisten ökologisch misshandeln. Eine Ölkatastrophe in der Arktis ist nach Angaben von Experten unvermeidlich, wenn die Bohrungen andauern. Eine weitere Ausbeutung würde die einzigartige Region zerstören. Das sagt Greenpeace in seiner Ausgabe von heute. Es geht nämlich um Bohrungen nach Öl im Packeis. Unverantwortlich, gefährlich und schädlich. Es wurden allerdings ein paar weitere Greenpeace aus der Haft entlassen. Bis zum Mittag des heutigen Tages wurden 10 weitere Crewmitglieder der Arctic Sunrise aus russischer Haft entlassen. Damit ist inzwischen mehr als die Hälfte der 30 Umweltschützer auf freiem Fuß. Zum Thema Fracking haben wir vorhin etwas gesagt. 700 Unternehmer wenden sich gegen das fürchterliche Fracking. Ein Bündnis aus 700 Unternehmen hat am gestrigen Freitag eine Erklärung gegen das umstrittene Gasfracking veröffentlicht. Sie fordern eine gesetzliche Klarstellung der künftigen Koalitionäre. Die Reinheit des Wassers und die Gesundheit müssten Vorrang haben vor energiepolitischen oder wirtschaftlichen Interessen, heißt es in einer Forderung von 700 Unternehmern. Die Allianz aus Getränkeherstellern fordert eine klare gesetzliche Regelung gegen das umstrittene Fracking, der Förderung von Gas mit Hilfe von Chemikalien aus tiefen Gesteinsschichten. Da wird mit Hochdruck Gas in tiefe Gesteinsschichten gespritzt und damit werden dann die Ölreserven freigesetzt. Erdbeben kann das auch erzeugen. Wie vor kurzem in Spanien hier, ne? Da eine andere Konsequenz davon, also da geht es um Gas, dann Erdbeben, ja, dann bricht das zusammen da unter dem Meeresgrund und dadurch werden Erdbeben ausgelöst. Ja, und dann kann es natürlich sein, dass du plötzlich tot bist oder dass dein Haus zusammenfällt, aber das müssen wir dann natürlich akzeptieren als anständige Bürger, ja, die wir doch auch den Fortschritt wollen, billig Energie haben wollen, nicht wahr? Ja, es ist immer dieselbe Geschichte, meine sehr verehrte Zuhörerschaft. Es sind Großinvestoren, die gründen ein Konsortium, die beauftragen Techniker, die beginnen irgendwo zu bohren, bestechen oder kaufen sich lokale Politiker, die überlassen ihnen dann die Bohr- oder Fracking-Rechte und dann geht's frisch und fröhlich los. Was die internationalen Investoren einzig und allein interessiert, sind ihre 7, 8, 9, 15, 20 Prozent Profitrate, die ihnen ihr eingesetztes Kapital bringt. Mehr interessiert diese Leute überhaupt nicht. Fracking ist also gefährlich. Bisher gäbe es mangels klarer gesetzlicher Festlegungen kaum eine Handhabe, Gasbohrungen unter Einsatz umweltgefährdender Chemikalien zu verbieten, heißt es hier. Kann man gar nicht verbieten, da gibt's gar keine Gesetze. Die Forderungen sollen am Freitag in einer Gelsenkirchener Erklärung veröffentlicht werden. Getragen wird das Bündnis von Geisenwasser, den Wasserwerken an der Ruhr, dem Deutschen Brauerbund, dem Verband Deutscher Mineralbrunnen und der Wirtschaftsvereinigung Alkoholfreier Getränke. Solange keine ausreichenden wissenschaftlichen Erkenntnisse vorliegen und nicht alle Risiken für Gesundheit und Umwelt bewertet sind und ausgeschlossen werden kann, wäre der Einsatz der Fracking-Technologie unverantwortlich, erklärt das Bündnis. Übrigens, der US-Energiekonzern ExxonMobil, der nun auch in Deutschland Fracking betreiben will, gibt sich freundlich und wirbt um das Vertrauen der Bürger. Mit Flötentönen kommen die also an die Öffentlichkeit. Tatsächlich interessieren den Konzern die Sorgen der Menschheit und der Menschen nicht. Und echte Aufklärung verweigert dieser Konzern. Wenn Sie, meine Damen und Herren, sich für weitere Informationen zu diesem Thema Fracking interessieren, können Sie auf die Homepage des Greenpeace-Magazins gehen und finden da alles, was Sie brauchen. Zum Thema Klimakonferenz noch ein paar Worte. Aus Protest gegen die schleppenden Verhandlungen und die Dominanz von Wirtschaftsinteressen haben Nichtregierungsorganisationen aus aller Welt, darunter Greenpeace, den Klimagipfel in Warschau mittlerweile verlassen. Auch der Bund, der WWF und Oxfam boykottieren die Konferenz. Die verantwortungslose Untätigkeit der Regierungen angesichts der schon heute dramatischen Ausmaße des Klimawandels hat uns keine andere Wahl gelassen. Mit unserem Boykott wollen wir auf den in dieser Form noch nie dagewesenen Einfluss der Wirtschaftsverbände auf den Klimaschutzprozess aufmerksam machen. Die fossile Industrie hat die Klimakonferenz in Warschau okkupiert und macht es damit unmöglich, im Klimaschutz voranzukommen. Das sagt der Bundvorsitzende Hubert Weiger. Und das eben im Moment, wo wirklich jeden Tag weltweit neue Katastrophen auftauchen, wie es Philippinen vor kurzem, ja, was ganz klar zurückzuführen ist darauf, auf diesen Klimawandel, ne? Also Meeres. Temperatur vom Meer steigt, dann mehr Tornados oder Taifune oder wie sie das nennen. Der Zusammenhang ist super klar, jeder weiß es, aber es schert die Mächtigen dieser Welt einen Dreck. Ja, wie von einem Fracasso, von Misserfolg zum anderen, diese Klimagipfel, der letzte glaube ich in Dänemark, ne? Genau, immer wiederholt sich das. Und warum ist das so? Na gut, weil eben die Machthaber zusammen mit den multinationalen Konzernen diese Mafia so handeln müssen, weil sie in Anführungszeichen in der Konkurrenz sind zu den anderen. Und da kann man nicht auf das sogenannte Gemeinwohl oder der Menschheit Rücksicht nehmen. Wir müssen ja wettbewerbsfähig sein. Wir müssen noch billiger produzieren als die anderen. Ne? Und da zeigt sich halt, die einzige Wahrheit, die die haben, ist das, was einer dieser superreichen Spekulanten, Warren Buffett, vor ein paar Jahren gesagt hat. Ich weiß, es gibt Klassenkampf, einverstanden, aber es ist ja meine Klasse, die Klasse der Reichen, die diesen Krieg macht und wir sind dabei zu gewinnen. Ja? Darum geht's und nichts anderes interessiert diese Schweine. Geld regiert die Welt. Diesen Spruch kennen wir schon seit langem, aber so wie heute hat das Geld noch nie die Welt regiert. Das Geld regiert mittlerweile alles. Alles und jedes wird vom Geld, Fieber vom Geld erfasst, seinen Gesetzen und Mechanismen unterworfen. Und was dann übrig bleibt, ist wirklich eine arme, verkümmernde, vielleicht für wenige, die im Luxus ersticken, noch lohnenswerte, aber für den großen Teil der Menschheit sehr gefährliche Welt, weil nämlich alles kaputt geht. Erkauftes Bleiberecht. Mittlerweile kann man, für Geld kriegt man ja alles. Für Geld kann man sich auch den Aufenthalt in einem EU-Land erkaufen. Zahlungskräftige Ausländer können in der Europäischen Union ein Aufenthaltsrecht unter anderem durch Immobilienkäufe erwerben und sich dann frei im Schengen-Raum bewegen. Für reiche Terroristen ist das natürlich ein schönes Einfallstor in unsere westliche Wertegemeinschaft. Wenn Sie mir diese lustige Bemerkung erlauben. Malta und Zypern bieten darüber hinaus ihre Staatsbürgerschaft gegen Geld an. Die verkaufen also direkt die Staatsbürgerschaft. Toll. Das Verfahren ist legal. Die EU hat keine Mitsprache. Gucken wir mal. Also Griechenland. In Griechenland kriegt man ab 250.000 Euro Immobilienkauf den Aufenthalt für 5 Jahre. In Lettland schon, das ist das billigste Land, ab 70.000. Das ist praktisch ein Schnäppchen. Schnäppchenjagd in Lettland. Immobilienkäufe in den Großstädten kosten allerdings das Doppelte. Dafür darf man aber 5 Jahre bleiben, ohne dass die Leute einem da irgendwie reinreden, die Behörden. Malta 650.000, Kaufpreis für eine Staatsbürgerschaft. Für 650.000, das entspricht ungefähr dem Bußgeld, das die Demonstranten hier zahlen müssen. Das heißt, ein Demonstrant, der hier in Madrid vor dem Parlament mit einem Plakat demonstriert und sagt, die Regierung ist korrupt. Der muss dasselbe zahlen wie ein Reicher, der sich in Malta die Staatsbürgerschaft kaufen will. Verrückte, verkehrte, groteske Welt. Auch Portugal verhökert sein Recht auf Aufenthalt und Staatsbürgerschaft. 500.000 Euro Dann darf man 5 Jahre bleiben, aber mit Perspektive auf die Staatsbürgerschaft. Man kann dann auch etwas nachzahlen, praktisch Treue, ein Treuebonus, und dann ist man Portugiese. Spanien ist da auch direkt dabei, ebenfalls die 500.000 Euro, genau wie Portugal. Da kauft man also eine Immobilie, dann darf man bleiben und kriegt dann auch wieder diesen Treuebonus mit Aussicht auf Staatsbürgerschaft. In Ungarn sind es 250.000 und auf Zypern, das ist ein bisschen teurer. Zypern, die sind da sehr exklusiv. Die wollen 1,5 Millionen, die soll man abdrücken, damit man die Staatsbürgerschaft bekommt. Man kann allerdings auch eine Unternehmensgründung vornehmen oder eine Direktinvestition in Immobilien. Man muss nicht die ganze Immobilie kaufen. Ein anderes Opium, das die Welt regiert, ist ja nicht nur der Fußball, sondern das Opium selber. Das Opium selber regiert mittlerweile wieder die Welt. Also, Opium ist das Opium fürs Volk, könnte man jetzt sagen. 80% des Rauschmittels Opium werden laut der UNO in Afghanistan produziert. Achtung, dass 80% in Afghanistan produziert werden, obwohl Afghanistan gespiekt ist mit internationalen Besatzungstruppen, da sind die Deutschen, die Amis, die Italiener, die Spanier. Das lässt einen schon nachdenklich werden, weil unter den Taliban gab es so gut wie keine Produktion mehr. Die Taliban hatten die Opiumproduktion radikal, sagen wir mal, ausgerottet und verboten. In der Provinz Pakistan, die die Deutschen an die afghanische Armee übergeben haben, sehr großzügig, die Deutschen schenken der afghanischen Armee ihre eigene Provinz, wird in modernen Labors Heroin produziert. Durch das Wardoch-Tal läuft eine wichtige Schmuggelroute. Selbst in der Nordprovinz Balki, wo die Bundeswehr ihr letztes Feldlager unterhält, wächst wieder Schlafmohn. Dabei wurde die Region als Vorzeigebeispiel gelobt. Man sagte immer, da sind die Deutschen, da ist die Musterregion, da ist ordentlich, da gibt es saubere Klos und gutes Essen, die Straßen sind gepflastert. Da blüht wieder der Mohn, das Opium. Die Bundeswehr hält sich seit je aus der Drogenbekämpfung weitgehend heraus, um ihre Soldaten nicht zu gefährden. Das schreibt der Spiegel wörtlich. Man müsste jetzt Dieter Hildebrandt hier im Studio haben, der könnte das viel besser und witziger bringen. Das heißt, die schicken also Soldaten nach Afghanistan, wollen diese Soldaten aber nicht gefährden. Die armen Häschen, die sitzen da verängstigt in ihren Kampfpanzern und trauen sich nicht, gegen den Opiumanbau vorzugehen. Nach dem Truppenabzug Ende 2014 wird die NATO nicht mehr gegen Drogen vorgehen. Nicht mehr. Das heißt, die geht doch überhaupt nicht vor. Da sind schon 80% der Weltproduktion. Und der Anbau, so heißt es, wird wohl weiter steigen. So, meine Damen und Herren, das waren die Nachrichten vom heutigen Samstag, dem 23. November 2013. Niemandsland, jawohl. Hello, I'm Daniel from Ireland. I would like to greet all the listeners to that great radio program, which is called Niemandsland. Du kannst die Rüstung ausziehen, ich komm dir nicht. So geht das schon eine Weile. Ich sehe dein Pokergesicht. Da bin ich lieber alleine, denn ich mag das Spielchen nicht. Lass mein Haar nicht runter und ich bitte dich auch nicht rauf. Niemandsland 91.4, meine Damen und Herren, eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Die Stimme der Gruppe, der Sängerin der Gruppe Tok Tok Tok. Wie Wüstensand und Polareis sehen verwandt, tanzen wir im Kreis. In der Hitze sind wir verglüht. Dann die Worte hart aus beidem Mund, kein Schmerz gespart und die Herzen wund. Mit der Zeit ist unsere Liebe verblüht. Bevor der Sommer stirbt und es dunkler wird, möchte ich nochmal deine Haut berühren. Und ich stehe mir diesen einen letzten Kuss. Ich lass dich jetzt weil Zeit ist zu gehen. Ich lass dich jetzt ziehen, weil Zeit ist zu gehen. Mit dem Herbstlaub, das von den Bäumen fällt, die Erinnerung langsam zerschellt. Und ich hoffe, ich lass dich. Wenn der Winter Einzug hält, bevor der nächste Schnee fällt, weiß ich, ich lass dich gehen. Ich lass dich jetzt ziehen, weil Zeit ist zu gehen. Ich lass dich jetzt ziehen, weil Zeit ist zu gehen. der Frühling dann an meine Tür und ich begegne dir, wer weiß, vielleicht ist mein Herz geheilt. Ich lass dich jetzt ziehen, weil Zeit ist zu gehen. Ich lass dich jetzt ziehen, weil Zeit ist zu gehen. Gute 听众大家好，我是一名来自中国的听众。Niemandsland ist ein sehr guter Deutsch-Radio. Ja, die böse PP-Regierung ist ja 2 Jahre an der Macht, die Neofrankisten, und die haben schon unheimlich viel Schaden angerichtet. Was können wir dazu noch sagen als Glosse? Ja, wenn wir jetzt hergehen würden und auflisten würden, was die uns da alles eingebrockt haben in den letzten 2 Jahren und uns auch in Zukunft noch einbrocken werden, das würde einfach zu weit führen. Einfach noch 2 kurze Anekdoten, ja, die das irgendwie resümieren auch. Ja. Ne? Es geht auch auf keine Kuhhaut. Ne? Ja. Also im Parlament von Valencia, da ist ja sowieso immer traditionsgemäß die PP an der Macht und hat auch die Mehrheit im Parlament. Da gab es jetzt folgenden Zwischenfall. Ach übrigens, letzte Woche haben wir das ja kommentiert, ne, dass da einen Ex-Bürgermeister gibt, der auch Abgeordneter ist in diesem Parlament, der ist verurteilt zu einer 3-jährigen Gefängnisstrafe wegen Amtsmissbrauch und Dokumentenfälschung, wo dann eben 45 von 54 Abgeordneten seine Begnadigung beantragt haben. Ja. Und da gab es jetzt einen Zwischenfall, jetzt vor ein paar Tagen im Parlament, wo eine Abgeordnete von einer anderen Partei, von der Linken, diesen Menschen gefragt hat nach dem Geschäft, wo er eine Immobilie gekauft hat für 180.000 Euro und dann wieder für 5,2 Millionen verkauft hat. Sie wollte ihn danach befragen, dann steht er auf. Und also wenn man ihn schon anguckt, sieht man das korrupte Schwein. Und dann sagt er zur Präsidentin und zu dieser Abgeordneten gerichtet, sie soll das, was sie gesagt hat, zurückziehen. Sonst muss ich Ihnen sagen, dass Sie gleichzusetzen sind mit einer dieser Personen, die man wegen des Berufes ihrer Mutter kennt. Also anders ausgedrückt. Du bist ein Icho de Buta, in diesem Fall eine Icha de Buta. Ne? Und interessant war auch die Reaktion der Präsidentin vom Parlament, die dann beide, nicht nur ihn, sondern auch die Abgeordnete von der Linken, die nur eine Frage gestellt hat, beide aufgefordert hat, sich zu distanzieren von dem, was sie gesagt haben, ist natürlich auch von dieser Partei. Und die andere Geschichte, Bárcenas, der korrupte Generalsekretär von dieser Partei, wo jetzt der Richter gerade ganz klare Indizien gefunden hat, dass das stimmt, doppelte Buchhaltung, illegale Parteienfinanzierung, in Umschlägen Gehaltsaufbesserungen in Bargeld zugesteckt und so. Der sitzt jetzt ja tatsächlich im Knast, dieser Bárcenas. Und dann konnten beschlagnahmt und so weiter. Und seine Frau, eine gewisse Rosalia Iglesias, hat jetzt den Richter gebeten, doch bitte 5.000 Euro im Monat freizugeben von den beschlagnahmten Konten, weil sie muss ja Licht bezahlen, Wasser, Gas, Telefon und so, wie du und ich auch. Ne? Und die Sozialversicherung für die Hausangestellte. Und dann hat der Richter aber dann festgestellt, dass bei den 5.000 pro Monat, die sie beantragt hat, für die laufenden Kosten, dass da auch das monatliche Leasing von 1.500 Euro dabei ist für ein kleines Auto und einem Land Rover, so 4x4, TDV 8 Vogue im Wert von 91.000 Euro. Ne? Und dann kommt sie raus beim letzten Besuch bei ihrem Ehemann im Knast und wird dann von Journalisten gefragt, ja, wie sie sich so fühlt, wie es denn geht und so. Und dann seufzt sie, ja, ja, die Terroristen werden freigelassen und auf die Straße gesetzt. Und wir, also weiß nicht, sie und ihr Mann, wir werden verfolgt und man macht uns das Leben schwer. Also das, finde ich, repräsentiert sehr schön, was die BP ist, diese Partei, die seit 2 Jahren jetzt an der Regierung ist. Kurz vor Mittag. Thema Musik. Wir sind Helden. Mit ihrer Band Wir sind Helden eroberte Frau Judith Holofernes die Charts und wurde zu einem Idol. Wie überfordert sie war, wusste niemand. Nach 2 Jahren kehrt sie mit einem Soloalbum zurück. Wird sie durchhalten? Das fragt der Spiegel. Das fragt Herr Ulrich Fichtner in der Ausgabe des Spiegels von dieser Woche. Es gibt da einen wirklich sehr, für eine Popgruppe, einen ungewöhnlich langen Bericht. Das sind immerhin 4 gut vollgeschriebene Spiegelseiten mit tollen Fotos von der charmanten Judith Holofernes. Und ja, ich würde sagen, er hat recht. Dieser Mann ist ja ein Fan von Frau Holofernes. Diese Frau ist eine Ausnahmeerscheinung in jeder Weise. Musikalisch, aber auch politisch. Mittlerweile ist es in Deutschland Mode, und alle knicken da ein, dass sie für die Bild-Zeitung schreiben oder Werbekampagnen für die Bild-Zeitung machen. Die Feministin Alice Schwarzer, der Rocksänger Udo Lindenberg, altbekannte Linke, alle rennen zur Bild-Zeitung, zu dieser Dreckschleuder des Journalismus, muss man fast sagen. Wer erinnert sich nicht an die Hetzkampagnen und die schmutzigen, gelogenen Berichte, die verfälschten Hetzberichte gegen Menschen, die sich einsetzen für Freiheit und Menschenrechte, gegen Leute, die wirklich sensibel sind, die künstlerisch arbeiten, um die Republik zu verbessern. Gegen diese Leute hat die Bild-Zeitung gehetzt und Kampagnen entfesselt. Und Frau Holofernes hat einfach gesagt, da mache ich nicht mit. Und das wird ihr sogar übel genommen in diesem modernen Merkel-Gate-Deutschland. Hören wir mal kurz rein, Frau Holofernes, und dann möchte ich 2 Lieder von ihrem Album vorstellen, von ihrem neuen. Judith Holofernes, die heute Abend ein Gast ist, ich freue mich sehr darüber. Frontfrau, wenn ich so sagen darf, der Band Wir sind Helden, einer der erfolgreichsten deutschen Bands überhaupt, hat in einem Brief an die Bild-Zeitung geschrieben, beziehungsweise an die Werbeagentur, dass sie überhaupt keinen Bock hat, für die Bild Reklame zu machen. Das tun sehr viele in diesem Land. Man wundert sich, ich habe noch mal ein paar Namen, Alice Schwarzer, Till Schweiger, Gregor Gysi, Veronika Ferres, Mario Barth und viele, viele mehr machen auf großen Reklametafeln an Litfaßsäulen mit entsprechenden Sprüchen Reklame für die Bild-Zeitung. Sie wurden auch gefragt, Frau Holofernes, heute. Ich sag mal lieber Judith, klingt ja besser. Judith, warum haben Sie relativ scharf darauf reagiert und sagen, im Leben möchte ich das nicht tun? Ich habe da relativ scharf und aber auch sehr spontan in Wirklichkeit darauf reagiert. Und es war eher so eine Art innere Notwendigkeit. Also es war eher, ehrlich gesagt, fast so eine Art öffentliches Privatvergnügen. Und ich bin jetzt, weil das ist gestern rausgegangen, und ich bin immer noch ganz geplättet von der Masse der Reaktionen. Also unsere Homepage ist immer noch lahmgelegt. offensichtlich scheint man damit nicht richtig zu rechnen, dass da irgendjemand auch mal Nein sagt und das vielleicht nicht nur höflich mit einer privaten E-Mail erledigt. Es war eine ziemliche Impulshandlung, ehrlich gesagt. Die hat aber und es war auch ein bisschen so, dass mir der Kragen geplatzt ist, weil ich natürlich innerhalb von inzwischen 10 Jahren Bandgeschichte mit relativ vielen blöden Ansinnen konfrontiert war. Und es gibt eigentlich so einen Konsens, dass man immer nicht antwortet. Also, dass man immer so drüber stehen muss und abgeklärt und so seine Kontenance wahrt. Und in dem Moment hatte ich das Gefühl, jetzt ist Schluss, jetzt wird zurückkommuniziert. Ich muss mich dazu jetzt beziehen und ich muss mich da jetzt abgrenzen. Sie haben heute eine erhebliche Reaktionen darauf erlebt. Es gab Interviewanfragen ohne Ende. Es scheint erstaunlich zu sein, wenn ein Mensch sagt, ich möchte nicht für die Bild-Zeitung schreiben oder werben, sind alle für Bass erstaunt, dass sich jemand sowas traut. Finde ich ehrlich gesagt schlimm genug. Aber egal jetzt mal. Weil alle Leute so erstaunt sind, dann ist tatsächlich ist es so, dass dieses Erstaunen darüber jetzt natürlich in mir arbeitet und ich die ganze Zeit überlege, ob mir eigentlich irgendjemand was kann. Ja, das wollen Sie mal. Ja. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass ich tatsächlich in einer Position bin, in der wahrscheinlich tatsächlich viele andere sogenannte Prominente nicht sind. Und zwar, dass ich es durch einige glückliche Umstände geschafft habe, nicht abhängig von der Bild-Zeitung zu sein. Und es gibt, glaube ich, tatsächlich viele Leute, die am Anfang ihrer Karriere diesen Schritt gegangen sind und aus der Nummer nicht mehr rauskommen. Meinen Sie zu Gutenberg? Ich glaube nicht, dass der aus der Nummer raus möchte. Ja, das war Frau Judith Holofernes in einem Interview zum Thema, warum sie nicht für die Bild-Zeitung Reklame macht. Hören wir ein Lied von ihrem Album Alles. Wir sind Helden. Judith Holofernes. Kriegen und Frieden, von niemals zufrieden. Sehr schön poetisch. Im Spiegelbericht über Judith Holofernes von Herrn Fichtner, der sagt, es nieselt, der November ist da, die Dealer nervös, dunkle Gestalten wissen nicht, ob sie lachen oder davonlaufen sollen. Sie werden gerade Teil einer Kunst, Teil eines Musikvideos, Teil des Comebacks von Judith Holofernes. Die drehte nämlich im Görlitzer Park von Berlin-Kreuzberg ihren Videoclip zum Album. Die rennt da mit Gitarre. Die hüpft dann mit Gitarre und mit einem Ritterkostüm und mit einem kleinen Pappschwert durch den Park und singt und hüpft. Ein leichtes Schwert heißt das neue Album von Judith Holofernes. Sie hat gesagt, dass sie unabhängig ist. Sie ist nicht abhängig von der Bild-Zeitung wirtschaftlich. Sie hat Millionen Platten verkauft, Hunderttausende. Und davon kann man natürlich ganz gut leben. Das war in den 90ern noch und dann in den 2000ern, als das Plattengeschäft noch einigermaßen gut funktionierte und Künstler noch, zumindest wenn sie ganz oben in den Charts waren, von ihren Plattenverkäufen leben konnten. Jo, fast am Ende unserer Sendung angelangt. Stimmung hier noch mit ihrer Stimme, die lassen wir ein bisschen laufen. Werner, das war's für heute. Was willst du den Hörern fürs Wochenende mitgeben? Wo ich das höre, Görlitzer Park, da bekomme ich so Nostalgiegefühle. Da habe ich ja damals gewohnt in Berlin. Wo denn? In welcher Straße? Zeughofstraße, also auf der anderen Seite von der Hochbahn. Aha. Und wenn ich heute an Berlin denke, dann habe ich andere Sachen im Kopf. Zum Beispiel einer von meinen beiden Söhnen, emigrierter Spanier, der seit drei Monaten da verzweifelt Arbeit sucht in Berlin. Ja, gut, aber es gibt ja noch Hoffnung. Wie du vorher gesagt hast, die Deutschen haben da in Afghanistan in dieser Provinz Ordnung geschaffen. Und wo jetzt auch Ordnung geschaffen werden soll, obwohl der Deutsche gerade weg ist, ist im Vatikan. Da haben wir jetzt einen neuen Papst. Und der will jetzt natürlich nicht nur aufräumen mit dem Mief und Muff der katholischen Kirche seit Hunderten von Jahren, sagen wir mal. Er will sogar Ordnung bringen in die Finanzen des Vatikans. Und was macht er da? Was ist ihm eingefallen dazu? Er hat jetzt einen dieser großen Unternehmensberatungskonzerne beauftragt, das in die Hand zu nehmen, nämlich Ernst & Young. Also genau die, die damals Lehman Brothers geholfen haben, ihre Situation zu verschleiern. Also man darf gespannt sein, was da rauskommt dabei. Noch eine Ankündigung für heute Abend. Werde ein nettes Filmchen sich angucken will, das merkwürdige Kätzchen im CCCB um 20.15 Uhr, Deutsch mit spanischen Untertiteln. 5,50 € Eintritt. Und was ist das für ein Film? Hast du da nähere Informationen? Ja, ist das ein Krimi, Komödie? Es soll einer der Überraschungserfolge bei der letzten Berlinale gewesen sein, das merkwürdige Kätzchen. Der Regisseur ist ein gewisser Ramon Zürcher. Nach der Vorstellung gibt es da auch ein Kolloquium mit dem Produzenten von dem Film. Also der Inhalt wird so geschildert, ganz einfach, ganz normal. Karin und Simon besuchen ihre Eltern und ihre kleine Schwester Clara. Für den Abend ist ein gemeinsames Essen geplant, zu dem auch weitere Familienmitglieder eingeladen wurden. Während der Vorbereitung scheint sich ein ganz alltägliches Leben zu vollziehen. Der Schwager repariert die Waschmaschine, die Tochter schreibt einen Einkaufszettel, die Mutter bereitet das Essen vor, zwei Haustiere streifen durch die Wohnung und doch ist die Stimmung unterschwellig aggressiv. Keiner scheint wirklich glücklich zu sein im Kreis der Familie, am wenigsten die Mutter. Die latente Disharmonie kommt nie wirklich zum Ausbruch. Ja, sozialkritisches Kino. Gut, tschüss Werner, schönes Wochenende, mach's gut. Tschüss. Viel Vergnügen. Und bis nächste Woche. Jo. Das ist der letzte November, der 30. Ah gut, ciao. Ich bin schon so. Ja, meine Damen und Herren, das war's für heute. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Viel Spaß bei allem, was Sie tun und lassen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Agur, halten Sie die Ohren steif. Tschüss. Ich bin schon. Alle faul, können nix, wollen nix und leben bequem von der öffentlichen Hand. Wirklich alle Jugendlichen? Quatsch, Jugendliche. Diese EU-Politiker. Das spanische Abitur ist jetzt gleichgestellt mit dem Besuch einer deutschen Kita. Wenn wir jetzt nicht Millionen arbeitsloser Jugendlicher wollen, dann müssen wir eben die Volljährigkeit ab 12 einführen. Jo, zack, Problem gelöst. Unsinn. Bildung ist der Schlüssel. Aber wenn eine Schule vom Staat richtig viel Geld kriegen soll, nur weil sie pleite ist, dann dürfen wir das nicht Bildungsauftrag nennen. Sondern? Bankenrettung. Hello to everyone out there. Midnight listeners, you're listening to Niemann's Land, 91.4 FM, Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom.